über Vater, Landverräter. Und Mutter, Kornblumenblau. Hier kommen die Wüstentöchter und Schlangen. Meine Familie, genau. Sie kommen von den Dächern und sie kommen von unten heraus. Und hier kommt with the pay by far. Yes, here comes 10 grand Goldie. Kisses and deep. Mama, is that so richtig? Capizza, Padalin. Am Boden zerstört. Would you like some tea? Here comes 10 grand Goldie. That boy in world for friends. Yes, here comes 10 grand Goldie. Woman denkt, es wäre gut. Ist es vielleicht nicht gesund? Und wo es gut nicht sein sollte, ist es vielleicht doch gesund? Hier kommt die ganze Brecherfamilie. Ausbrecher, Einbrecher, Wegbrecher, guten Morgen, Tagangrecher. Es klopft die große Schere, aber sie kommen von unten herauf. Sie machen ihre eigenen neuen Wege. Nothing works. Here comes 10 grand.